Band 3, Kapitel 38 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 38. Sobald der Imperator vor Ktesiphon erschienen war, erforschte er, doch wieder, durch ein Ares dem Städtebezwinger gebrachtes Opfer, die Zukunft. Die Opferzeichen fielen unglückverheißend aus. Sie hatten recht. Denn die Schlacht, der Sieg am Tigris, sollte den höchsten Gipfel bilden der Erfolge, die Julian seit seiner Erhebung aus Todesgefahr zum Cäsar in ununterbrochenem, wunderbarem Emporsteigen erreicht hatte, von Mailand bis nach Ktesiphon. Unermesslich war die Beute gewesen, welche die Sieger in dem eroberten Lager vor der Stadt gemacht hatten. Waffen und Sattelschmuck jeder Art, von Gold und Silber und Edelsteinen funkelnd, herrliche Rosse parthischer Zucht, Streitwagen mit vergoldeten Rädern, Tische und Bettgestelle von gediegenem Silber. Der Feldherr verteilte alles unter seinen Führern und Mannschaften. Für sich nahm er nur eine Schiffskrone in Anspruch, einen schlichten Reif aus Palmholz, weil er den Gedanken des Angriffs mittels der Flachschiffe gefasst und siegreich durchgeführt habe. Vor dem versammelten Heer und vor den Wällen der Stadt ließ er sich die Holzkrone von Jovian aufsetzen. Mit Staunen sahen's die Perser auf den Zinnen. Die Einschließung von Ktesiphon und Seleukia, Koche, begann. Die Bezwingung der Doppelfeste stellte harte Arbeit in Aussicht. Aber Julian dachte schon viel weiter, immer weiter. Als Jovian und Serapio von der heißen Jahreszeit sprachen, die nun bald den Nordländern jede Mühe noch erschweren werde in diesem Morgenland, lachte er. Die heiße Jahreszeit? Ja, die wird allerdings noch viel heißer sein in dem Lande, wo sie uns treffen wird. Längst nicht mehr hier. In Indien. Ja, ja, von dem bezwungenen Ktesiphon geht's geradewegs in den äußersten Osten. Kopfschüttelnd sprach Jovian, als sie den Feldherrn verlassen hatten. Das hat vor ihm kein Römer gewagt, selbst nicht Trajan. Der zog von hier nach Süden, die großen Stromstraßen hinab, aber nicht nach Osten, in das Ungemessene, fast nie Betretene. Nur einer hat's vor ihm in sieghaften Waffen betreten und durchzogen, jener Alexandros, ja, der Göttersohn, wie er sich nannte. Und glaubte, dass Julian sich das nicht glaubt, zu Ehren seiner unglücklichen Mutter, das allein unterscheidet unseren Freund in seinem Selbstgefühl von jenem andern Götterliebling. Denn hast du es nicht bemerkt? Er spielt jetzt seit dem Aufbruch gegen die Perser Alexandros. Ach, Freund, ja, aber nicht für andere, nicht aus Trug. Oh nein, er spielt ihn für sich selbst. Er hat nie für andere geschauspielert, aber so oft, so lang, so überzeugt für sich selbst. Er weiß es gar nicht mehr, wann er es tut. Jetzt ist es, wie früher gegen uns Germanen Cäsar, so gegen die Perser der große Makedone, der dämonisch von ihm Besitz genommen hat. Er ist sich selbst jetzt Alexander, wie er sich damals Cäsar war. Er hat den Alexanderwahn. Das ist die Macht, die jetzt ihn ganz beherrscht. Ach ja, das wird entscheidungsvoll, seufzte Jovian, für zwei Völker, Römer und Perser. Für drei. Wieso? Auch für die Germanen am Rhein. Meinst du? Forschte Jovianus ernst, plötzlich stehen bleibend. Ja, ich meine. Aber heute noch in Frieden. Gute Nacht, Jovianus. Allein nun verdunkelte sich der Himmel für den so siegessicheren Imperator. Denn während das Heer, froh der erfochtenen Siege, voll Vertrauens auf den erfolggekrönten Führer, verschwenderisch schwelgend in dem Überfluss von erbeuteten und mitgeführten Vorräten, in freudigster Stimmung und Hoffnung sich wiegte, schickte der Feldherr Boten über Boten nach Norden aus, gen Nisibis. Ja, er selbst ritt von Ungeduld, von Hast getrieben, gar oft allein auf der Straße nach jener Richtung aus, den sehnlich erwarteten Nachrichten entgegen. Eines Tages traf er hier auch wirklich auf einige Reiter, denen er sofort ihre Briefe aus den Händen riss. Er las sie sogleich, auf der Straße, im Sattel, fuhr erbleichend zusammen und jagte spornstreichs in das Lager zurück. Hier wies er die Freunde, die seine Verstörung bemerkten, mit einer Handbewegung ab und verbrachte den Abend und die Nacht durchwachend, allein, in seinem Zelt, wohin ihm Oribasius alle Straßenkarten von diesen Landschaften bringen mußte. Am andern Morgen beschied er die Führer zu sich. Sie fanden ihn mehr angegriffen, als eine durchwachte Nacht allein bewirken konnte. Hatte er doch schon gar manche bei den Büchern verbracht. Matt, klanglos, tönte seine Stimme, als er begann. »Die Belagerung von Ktesiphon ist aufgehoben. Der Feldzug ist gescheitert. Das Heer tritt den Rückzug an.« »Das wolle Gott nicht!« rief Jovian erschrocken. »Die Götter haben es leider schon gewollt«, erwiderte Julian bitter. »Was ist geschehen? Was zwingt dich?« fragten die Feldherren durcheinander. »Verrat, höllischer Verrat. Selbstverständlich der Galiläer. Hier, lest diese Briefe. Ich fing sie gestern auf der Straße ab. Die Armenier, ihr König Tyrannes, sind sie doch gar fromme Christgläubige, haben uns verraten. Mein ganzer Plan beruhte darauf, auch diesmal, zangengleich, von zwei Seiten, von Westen und von Norden, den Feind zu fassen. Hier sollte von Norden, von Nisibis kommend, sich mit uns wieder vereinen das Heer des Sebastianus, verstärkt durch 20.000 Mann Fußvolk und 4.000 Reiter der Armenier, die mir König Tyrannes versprochen. Wohlan, der fromme Schurke von einem König hat mich verraten. Als eifrigster Galiläer, ein Freund des Konstantius, der ihm Olympias, eine Verwandte, vermählte, hat er sich wohl von Anfang an nur widerstrebend mir angeschlossen, von Anfang an mit der Absicht des Verrats den Bundesvertrag mit mir vereinbart, jene Hilfsscharen mir zugesichert. Vor kurzem soll nun, schreibt Sebastianus, bei Tyrannes ein vornehmer Armenier im Dienste Sapors, ebenfalls ein Christ, eingetroffen sein, der, unterstützt von dem Bischof von Karana, dem König meine Vernichtung als ein Gott höchst wohlgefälliges Werk darwies. Sie drangen durch gegen Treue und Ehre, wie schon so oft, die Priester des Galiläers. Oh, wie ich sie jetzt erst hasse! Tyrannes gebot seinem Heer, auf dem Marsche zu Sebastianus Halt zu machen, und erklärte mir, dem Ungläubigen, dem Apostaten, dem schlimmsten Feinde Gottes und seiner heiligen Kirche, schulde niemand Treue. Gottesleugnern zu helfen sei Frevel. Er habe Friede und Freundschaft geschlossen mit Sapor, und sein Heer werde, wenn gezwungen, sich am Krieg zu beteiligen, nicht für, sondern gegen mich kämpfen. Mit vollem Recht schreibt Sebastianus, dass er unter diesen Umständen seine Stellungen im Norden nicht verlassen, nicht zu uns stoßen könne. Ich kann aber auch nicht hier stehen bleiben, geschweige noch tiefer in das Perserreich vordringen. Von meinen 31.000 Mann, mit denen ich aus Circesium abzog, habe ich 4.000 verloren. Mit 27.000 Speeren kann ich diese weitgestreckte Doppelstadt nicht einschließen. Ich zählte so fest auf Sebastianus, auf diese Verstärkung von 54.000 Mann. Noch weniger kann ich, diese beiden Festungen unbezwungen im Rücken, den drei Heeren entgegenziehen, welche Sapor aus allen Provinzen seines Reiches, bis aus Skythien und Indien her, unter einem neuen Surenas und zweien seiner Söhne gegen uns aufschickt. Wir müssen zurück. Wie dieses Wort mich schmerzt, das weiß nur der unbesiegte Gott. Ich bin schon besiegt, nicht in einer Schlacht, nein, für den ganzen Feldzug. Er ist verloren. Ich bin besiegt, ja, aber nicht durch weisere Feldherrschaft oder kühnere Heldenschaft. Ich bin besiegt durch scheußlichen Verrat der Galiläer. Oh, ich werd's ihnen gedenken. Ein milder Feind war ich ihnen bisher. Aber wenn Kraft dieses Glaubens Heer und Reich verraten und mit Vernichtung bedroht werden, dann erheischt die Pflicht des Imperators, die Selbsterhaltung dieses Reiches, ein anderes. Wehe den Galiläern. Wir brechen morgen auf, aber nicht nach Circesium zurück. Nein, gegen diese höllenfalschen Christusdiener in Armenien. Ich zertrete ihren König, ihren Bischof von Karana, hänge ich auf am Hochaltar seiner eigenen Kirche. Dann, nächstes Jahr, wann das vernichtete Armenien uns nicht mehr verraten kann, dann ziehen wir wiederum auf Ktesiphon. Ihr seid entlassen. Geht. Auch ihr, Jovian und Serapion. Ich muss jetzt allein sein. In einer Stunde schickt mir Lysias. Mit dem will ich die Bestrafung der Galiläer in Armenien beraten. Er ist jetzt mein Mann. Mit triumphierender Miene verließ nach geraumer Zeit Lysias das Zelt des Imperators. Jetzt ist er mein, murmelte er vor sich hin. Nun fehlt nur noch. Er stieß auf Jovian und Serapio, die schon lange wieder um Gehör gebeten hatten. Mit feindlichen Blicken schritt er an ihnen vorüber. Endlich wurden die Harrenden vorgelassen. Sie fanden den Augustus in heißester Erregung. »Freund«, begann Jovian beschwichtend, »verzage nicht, der Himmel hat dich nicht verlassen. Vernimm, zur rechten Stunde schickt er dir das Erwünschteste, was er dir jetzt senden kann. Einen ehrenvollen, ruhmreichen Frieden«, schloss Serapio, Nimm ihn an und rette Heer und Reich und Ehre«, mahnte Jovian. »Eine Gesandtschaft Sapors traf ein, schon vor Stunden. Aber du konntest dich ja von Lysias gar nicht trennen. Der Großkönig bietet dir Ersatz aller Schäden, die er je deinem Reiche zugefügt, und er will Amida auf seine Kosten wieder aufbauen. Vergütung aller Kosten, auch dieses Krieges. Herausgabe aller in früheren Feldzügen gefangenen Römer und eine gewaltige, eine überraschend große Abtretung seiner Westlandschaften zur Sicherung deiner Grenze für alle Zukunft. Er bietet dir endlich seine Freundschaft und Waffenhilfe wider alle deine Feinde. Und in Anerkennung, dass du ihn besiegt hast, 100 Kränze von goldenen Palmen. Du siehst, die Ehre und der Vorteil des Reiches sind so voll gewahrt, wie du nur irgend wünschen konntest. Was kannst du denn noch mehr erreichen wollen? Willst du wirklich Indien erobern?« Mit gefurchter Stirn schritt Julian im Zelt auf und nieder. »Rache will ich, den Großprahler aller Prahler gedemütigt sehen.« »Er ist, denke ich, genug«, meinte Serapion. »Erwäge doch, noch ahnen die Feinde nichts davon, dass du den Rückzug schon beschlossen hast. Einen Rückzug, der viel, viel gefährlicher wird, als der Angriffszug bis hierher war. Erraten sie, entdecken sie deine Lage hier. Die Gesandten wissen noch nichts von dem Abfall der Armenier. Nie wieder erhältst du so günstige Bedingungen. Bedenke, kommt es auf dem Rückzug wieder zum Kampfe, hast du die Armenier vorn und die verfolgenden Parther im Rücken.« »Und verfolgende Parther sind«, sprach Serapion, »ich hab's erprobt, gefährlicher noch als anstürmende Germanen. Nimm diesen Frieden an.« Aber eigenwillig, kopfschüttelnd, fragte Julian. »Es ward noch für einen andern Perser Gehör von mir verlangt.« »Wer ist's?« »Ein Überläufer, ein Satrap, der von Sapor gekränkt mit stattlichem Gefolge zu dir flieht, racheschnaubend und dir, selbstverständlich, weiß Gott wie wichtige Hilfe verheißend, wie alle Überläufer. Hör ihn nicht. Der ist mir von den Göttern gesendet, nicht die Friedensbotschaft. Der Gott der Rache steht mir jetzt am nächsten. Man soll ihn sofort hereinführen. Von ihm werden wir ja genau erfahren, wie es an dem Hof zu Susa steht, warum Sapor so friedenseifrig ist. Bleibt nur, ihr sollt Zeugen sein. Ich ahne, ihr werdet erkennen, mit vollem Recht verwerf ich diesen Frieden.« Alsbald erschien vor Julian ein reich gekleideter Perser, der sich sofort vor ihm zur Erde warf. »Steh auf, Gastfreund. Was führt dich her?« »Die Rache. Es ist nicht schön, seinen Herrscher verlassen. Ich habe keinen Herrscher verlassen, einen Mörder und den Schänder meiner Ehre.« Und die dunklen Augen funkelten in dem männlich schönen Antlitz. Seine Faust ballte sich um den perlenbesetzten Griff des krummen Dolches in dem breiten Goldgürtel. »Was hat dir Sapor zuleid getan?« »Ich hatte ein Weib«, brachte er stöhnend, keuchend, aus tiefer Brust hervor. »Ein schönes, treues, heißgeliebtes Weib. Nur dies eine Weib. Sie war eine Griechin, zart und jung. Helena war ihr Name.« Julians Lippe zuckte. »Während ich des Scheusals Schlachten schlug, mein Blut floss für ihn bei Piri Sabor, wollte er die Keusche verführen, und als sie ihn von sich stieß, hat er sie geschändet. Sie überlebte die Schmach nicht. Diesen Dolch stieß sie sich in die Brust. Ahriman soll mein Herz zerfleischen durch alle Ewigkeit, stoß ich dieselbe Klinge nicht in des Untiers Schlund. Deshalb stehe ich hier. Hilf mir dazu. Ich kann auch dir viel helfen.« »Hört ihr's, ihr Zweifler, ihr Lober des Großkönigs? Soll ich mit einem solchen Tyrannen, einem solchen Giermenschen, Freundschaft schließen? Bricht er so die Treue seiner Treuesten, wird er sie mir halten? Sei mir willkommen, Perser. Ich nehme dich gern auf, Rächer deiner Ehre. Sprich, Sapor bietet mir einen Frieden, der an sich nicht unannehmbar wäre, wenn...« »Was lächelst du so grimmig? Was soll das heißen?« »Das soll heißen, ich staune, dass Chulchianosch, dessen Weisheit gepriesen wird vom Niedergang zum Aufgang, nicht dies Gespinst durchschaut. Sapor bietet den Frieden zum Schein. Er will dich durch Verhandlungen sicher machen, hier vor Ktesiphon festhalten, bis seine drei neuen Heere heran sind. Er hat bei Ormuts Haupt geschworen, niemals Friede mit dir zu schließen. Er hat geschworen, dir den Bart mit eigener Hand auszureißen und dich gepfählt aufzustecken auf dem Walle von Ekbatana. Seine Seele soll in unrein Getier fahren, lässt er dich lebend aus seinem Reich entkommen. Hört ihr's? Das ist des Großkönigs Friedensliebe. Welches Glück, dass Pallas Athene Pronoia mir diesen Warner schickte. Fort mit der Gesandtschaft. Ich will sie gar nicht sehen. Und nächstes Jahr kehr ich zurück und erobere ganz Indien bis an das Meer, dass da das Ende der Erde ist.« Hoch horchte der Perser auf. »Wie?« forschte er. »Vernahm ich recht? Zurückkehren, sagtest du? Du willst also nicht, jetzt?« Seine Augen funkelten seltsam. »So muss ich meine Rache verschieben.« »Wie ich die meine. Tröste dich. Wir holen's gründlich nach.« »Aber was willst du jetzt tun?« »Umkehren. Ich will nicht. Ich muss.« »Weshalb?« »Die Armenier haben mich verraten.« Der Perser strich sich über den langen Bart. »Hm, das weiß noch niemand am Hofe des Tyrannen«, sprach er bedächtig. »Früh genug wird er's erfahren, fürcht ich. Und dann haben wir die Hetze der Verfolger hinter uns. Aber auch dafür werden die Götter, die dich mir als Warner gesendet, Rat wissen. Nur eine Sorge quält mich. Die Vorräte, die Flotte. Verlasst mich jetzt. Ich muss mich sammeln. Ich werde noch dem Traumgott opfern. Er soll mir, wie schon so oft vor schwersten Entschlüssen, das Richtige offenbaren. Jovianus, sorge für beste Unterbringung unseres Gastes, unseres neuen Freundes. Du, Perser, musst mir morgen noch viel berichten. Ich vergaß ganz zu fragen. Wie heißest du?« »Nohordates.« »Nun, nochmal willkommen, Nohordates.« Ende von Band 3, Kapitel 38.